Erster Vedir, Zerstörer. Du hast selbst keine Zerstörung erlebt. Vedir, Untreuer. Du hast keine Untreue erlebt. Wenn du mit dem Zerstören fertig bist, wird man dich zerstören. Wenn du untreu warst, wird man dir auch untreu sein. Zweiter Jahwe, sei uns gnädig. Wir hoffen auf dich. Sei unsere Stärke jeden Morgen. Sei unsere Hilfe in der Not. Dritter, die Völker fliehen vor dem lauten Lärm. Wenn du aufstehst, fliehen die anderen Völker. Vierter, man sammelt Beute, wie Heuschrecken sammeln. Man läuft darin herum, wie Käfer herumlaufen. Fünfter, aber Jahwe wird groß sein. Er wohnt im Himmel. Er wird Zion mit Recht und Gerechtigkeit füllen. Sechster, du wirst sichere Zeiten haben. Weisheit und Wissen werden sich ansammeln. Die Ehrfurcht vor Jahwe wird ihr Schatz sein. Siebter, draußen klagen die starken Männer. Die Boten des Friedens weinen sehr. Achter, die Straßen sind leer. Niemand reist mehr. Er hat die Vereinbarung gebrochen. Er hat die Städte schlecht behandelt. Er hat die Menschen nicht geachtet. Neunter, das Land ist traurig und verdorrt. Der Libanon stirbt vor Scham. Die Saronebene wird eine Wüste. Basan und Karmel verlieren ihre Blätter. Zehnter, jetzt werde ich handeln, sagt Jahwe. Jetzt werde ich aufstehen. Jetzt werde ich mich zeigen. Elfter, ihr plant Böses, aber ihr werdet nur Stroh ernten. Euer Zorn ist wie ein Feuer. Es wird euch selbst verbrennen. Zwölfter, dann werden die Völker wie Kalk verbrannt. Sie sind wie Dornen, die man abschneidet und verbrennt. Dreizehnter, hört, ihr Menschen in der Ferne, was ich getan habe. Und ihr Nahen, erfahrt meine große Tat. Vierzehnter, die Sünder in Zion werden zittern. Die Bösen werden Angst bekommen. Sie fragen, wer kann bei diesem Feuer bleiben? Wer kann bei dieser Hitze bleiben? Fünfzehnter, wer ehrlich lebt und die Wahrheit sagt. Wer kein Geld durch Erpressung nimmt. Wer keine Bestechung annimmt. Wer nicht auf Mordpläne hört. Und wer nicht auf Böses schaut. Sechzehnter, dieser Mensch wird sicher wohnen. Felsenburgen sind sein Schutz. Er wird Brot bekommen. Sein Wasser wird nicht ausgehen. Siebzehnter, du wirst den König in seiner Pracht sehen. Du wirst ein weites Land sehen. Achtzehnter, du wirst an die schlimme Zeit denken. Du fragst, wo ist der, der das Geld zählte? Wo ist der, der es wog? Wo ist der, der die Türme zählte? Neunzehnter, du wirst das freche Volk nicht mehr sehen. Es ist ein Volk mit dunkler, unverständlicher Sprache. Ihre Sprache ist schwer zu verstehen. 20. Schau auf Zion, die Stadt unserer Feste. Du wirst Jerusalem als sicheren Ort sehen. Es ist wie ein Zelt, das nicht umzieht. Seine Pflöcke werden nicht entfernt. Seine Seile reißen nicht. 21. Dort wohnt der mächtige Jahwe für uns. Er ist wie breite Flüsse um uns herum. Kein Ruderboot fährt darauf. Kein großes Schiff kann es überqueren. 22. Denn Jahwe ist unser Richter. Jahwe ist unser Herrscher. Jahwe ist unser König. Er wird uns helfen. 23. Deine Seile sind locker. Sie halten den Mast nicht. Sie spannen das Segel nicht. Dann wird man viel Beute verteilen. Sogar Lahme werden viel plündern. 24. Und niemand im Land wird sagen, ich bin krank. Die Menschen dort bekommen Vergebung für ihre Sünden.